Kapitel 13. Ein warnendes Wort. Wir können nicht wählen, wann wir prophezeien und jederzeit jedem ein Wort geben, der zu uns kommt, so wie einige Menschen es lehren und glauben. Ich glaube, dass diese Lehre gefährlich ist, denn sie bringt Menschen dazu, oft aus ihrer eigenen Seele zu prophezeien oder von dämonischem Einfluss zu empfangen. Da gibt es eine sehr feine Linie zwischen dem Anzapfen des Heiligen Geistes und dem dämonischen Bereich. Viele Menschen haben Prophetien erhalten, die keine wahren Prophetien waren, und wurden dadurch frustriert, desillusioniert und enttäuscht. Weil sie glauben, dass jeder jederzeit prophezeien kann, wann sie es wollen, leben sie nun mit dem Druck, dass sie eine Prophetie haben müssen. Wenn der Geist Gottes nicht spricht, produzieren sie es aus ihrer Seele oder schlimmer noch, sie öffnen ihren Geist für Täuschung. Das sollte uns in keiner Weise davon abhalten, in der prophetischen Gabe benutzt zu werden, es bringt uns nur zu Bewusstsein, dass Gott manches Mal schweigt. Gottes Wort lehrt uns das klar im Zusammenhang mit den Geistesgaben und der Gabe der Prophetie. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Dem einen wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsichten in Gottes Weisheit weiterzugeben. Der andere erkennt und sagt mit Hilfe desselben Geistes, was in bestimmten Situationen zu tun ist. Einem Dritten wird ebenfalls durch denselben Geist ein besonderes Maß an Glauben gegeben, und wieder ein anderer bekommt durch diesen einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun, ein anderer, prophetische Aussagen zu machen, wieder ein anderer, zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht. Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind, und ein anderer, das Gesagte in verständlichen Worten wiederzugeben. Das alles ist das Werk ein und desselben Geistes, und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. 1. Korinther 12, 7-11. Wenn wir glauben, dass wir wählen können, wann und wen wir prophezeien, dann müssen wir, um die Schrift nicht außer Acht zu lassen, auf den Zusammenhang schauen und dasselbe für die anderen acht Gaben des Geistes auch glauben. Folglich müssten wir die Menschen auch lehren, dass sie in den Gaben der Heilungen und Wunder jederzeit, wo und wann sie wollen, fließen können. In diesem Fall müssten die Krankenhäuser leer sein, denn alles, was wir zu tun hätten, wäre, Menschen zu trainieren, die Gabe der Heilungen und Wunder freizusetzen. Wir müssen bedenken, dass Gott möchte, dass alle seine Kinder prophezeien, und alle können gewiss prophezeien, das wird aber vom Heiligen Geist bestimmt, und nicht von uns. Prophetische Menschen. Es ist mein persönlicher Glaube, dass es Menschen gibt, die prophetisch begabt sind, aber nicht Propheten SND, wie sie Epheser 4 beschrieben werden. Ich nenne sie prophetische Menschen. Sie sind typischerweise alle sehr sensibel, leben in einer sehr intimen Beziehung mit dem Herrn und haben eine stark entwickelte prophetische Gabe. Einige von ihnen mögen neutestamentliche Propheten sein, die noch nicht in ihre Berufung gekommen und noch nicht voll entwickelt sind. Andere sind einfach Menschen, die eine stärkere prophetische Gabe als das durchschnittliche Gemeindemitglied haben. Diese Menschen sind sich der geistlichen Welt stärker bewusst und fühlen oft die Gegenwart dämonischer Aktivitäten sowie auch die Gegenwart Gottes und der Engel. Die Gemeinde hat im Großen und Ganzen oft den Fehler gemacht, das Prophezeien diesen Menschen zu überlassen, einfach weil sie eine stärker entwickelte Gabe haben. Wir tun diesen jeweiligen Menschen keinen Gefallen, wenn wir sie erheben und auf ein Podest stellen. Es wird ihnen mehr Schaden als Gutes zufügen. Viele Gemeinden wissen nicht, wie sie mit diesen Menschen umgehen sollen, und sie selbst wissen oft nicht, wie sie ihre Gabe in einer guten und gesunden Art nutzen können. Darum werden diese hochsensiblen Menschen benutzt, ausgenützt und verwundet. Sie werden als geistliche Wahrsager behandelt. Weil diese Menschen von Natur aus sensibel sind, fürchten sie Ablehnung, sie können leicht in die Versuchung fallen, jedem eine Prophetie zu geben, der danach fragt. Das kann nur zu einem Desaster führen und Schmerzen für alle Beteiligten bringen, weil diese Prophetien leicht aus ihrer eigenen Seele gezogen werden, oder noch schlimmer, aus einem dämonischen Bereich. Manchmal sind diese Prophetien nicht das Ergebnis vom Hören von Gott, sondern kommen rein aus dem Druck heraus, der ihnen von Menschen auferlegt wurde. Wenn diese Prophetien falsch sind, dann kann der Ärger und die Ablehnung von den Menschen, die sie unter Druck gesetzt haben zu prophezeien, sehr heftig sein. Das kann ein böser Kreislauf werden und verursacht, dass viele Pastoren vor der prophetischen Gabe und dem prophetischen Dienst zurückscheuen. Diese prophetischen Menschen müssen auch lernen zu unterscheiden, wann das, was Gott ihnen zeigt, weitergegeben werden soll, und wann es im Gebet getragen werden soll. Gott gibt diesen prophetischen Menschen oft spezielle Einsicht und Offenbarung über gewisse Dinge, die im Leben von einer Person, einer Gemeinde oder sogar einer Nation passieren. Oft werden diese Offenbarungen nicht gegeben, damit sie öffentlich weitergegeben werden, aber damit die prophetische Person darüber Fürbitte tun kann, sodass Gottes Wille geschieht. Zu viele dieser Menschen haben die Wichtigkeit des Gebets nicht verstanden, wenn diese Offenbarungen kommen, und sie gehen herum und erzählen anderen Menschen davon, was oft viele Missverständnisse verursacht. Prophetische Menschen müssen auch verstehen, was Gott zur Gemeinde sagt, zu anderen Menschen oder zu ihnen. Weil sie gelernt haben, Gottes Stimme zu hören und ihm gegenüber sensitiv sind, können sie ihn oft besser hören als andere. Darum wird Gott oft Dinge zu ihnen sagen, die nur für sie gedacht sind, zum Beispiel etwas, wo Gott in ihrem persönlichen Leben und Herzen handeln will. Wenn sie nicht lernen, dass nicht jede Offenbarung zum Weitergeben ist, werden sie die eigentliche Sache verpassen, die Gott dabei ist, ihnen mitzuteilen. Sie müssen lernen, Gott zu fragen, ob er zu ihnen spricht, zu jemand anderem oder zu der Gemeinde. Sie müssen auch lernen, wann eine Offenbarung weitergegeben werden soll. Nicht alles, was Gott diesen prophetischen Menschen zeigt, sollte unmittelbar weitergegeben werden. Manchmal müssen sie damit warten, bis der Gott gegeben registriertes Warenzeichen-Zeitpunkt kommt. Ich erinnere mich, als ich Pastor in einer Gemeinde in Wien war, eines Tages während des Gottesdienstes gab Gott mir ein prophetisches Wort für ein Missionsehepaar, das Teil unserer Gemeinde war. Ich wollte es ihnen weitergeben, aber der Herr forderte mich auf, es nicht zu tun. So habe ich es für mich selbst behalten und nur darüber gebetet. Das Wort hatte damit zu tun, nicht entmutigt zu sein, der Herr wollte, dass sie wissen, dass sie zu dieser Zeit auf dem richtigen Platz waren und dass er sie bald in eine andere Nation schicken würde. Als ich am nächsten Sonntag in die Gemeinde kam, bekam ich wieder das gleiche Wort für sie, und wieder sagte der Herr mir, es nicht weiterzugeben. Das passierte so über einige Wochen. Schließlich, Wochen später, wurde ich dann freigesetzt, ihnen die Prophetie zu geben. Nach dem Gottesdienst sagten sie mir, dass alles gut lief in ihrem Leben, aber an dem Wochenende, als ich ihnen das Wort gab, waren sie entmutigt gewesen, was damit zu tun hatte, dass sie in eine andere Nation gehen wollten. Hätte ich ihnen die Prophetien Wochen zuvor gegeben, wäre es der falsche Zeitpunkt gewesen. Die Bibel sagt ganz klar, dass wir uns ernsthaft danach ausstrecken sollen zu prophezeien, um unsere Geschwister und die Gemeinde zu erbauen, aber wir sollten niemals prophetischen Worten oder Menschen, die prophezeien, nachjagen. Anstelle ernsthaft danach zu verlangen zu prophezeien, wünschen sich viele Christen ernsthaft, eine Prophetie zu bekommen. Das ist falsch herum. Wenn wir von Gott hören müssen, egal wie verzweifelt wir sind, müssen wir persönlich den Herrn suchen, ihm vertrauen, dass er zu uns sprechen wird und ihm erlauben, dass er es, auf welche Art auch immer, tut. Wir haben freien Zutritt zu seinem Thron. Als seine Schafe können wir seine Stimme hören. Es ist nicht biblisch und kann auch zu vielen Schmerzen und Sorgen führen, wenn wir Prophetie wie geistliches Wahrsagen behandeln. Jage niemals Menschen nach, die prophezeien oder drängen irgendjemanden, den Gott benutzt hat oder in der Gabe der Prophetie benutzt, damit du ein Wort von Gott bekommst. Ich habe diesen Druck unzählige Male in vielen Ländern erlebt und ich kämpfe sehr darum, nicht dem Druck von Menschen nachzugeben, zu ihnen zu prophezeien, sondern nur zu sagen, was der Herr mir zu sagen aufträgt. Jeder Christ muss lernen, niemals persönlicher Prophetie nachzujagen. Wer das tut, wird Schwierigkeiten herbeirufen. Diese hochsensiblen und prophetischen Menschen kämpfen oft mit einem anderen Problem, das ihnen und ihrer Gemeinde Konflikte bereitet. Manche verstehen nicht, dass auch wenn Gott uns Dinge zeigt, welche die Zukunft betreffen, uns dies nicht zu Propheten macht. Sie mögen auch die Tendenz haben, es persönlich zu nehmen, wenn Leiter und Pastoren, welche für die Gemeindemitglieder verantwortlich sind, nicht dasselbe empfinden. Oft wird Gott ihnen Dinge zeigen, damit sie darüber beten, nicht um Entscheidungen zu treffen oder Druck auf die Pastoren zu legen, Entscheidungen zu treffen. Sie müssen lernen, all ihre Stärke, Unterstützung und Sicherheit von Gott zu bekommen. Sie dürfen niemals die Offenbarungen Gottes dazu benutzen, jemanden zu manipulieren, etwas zu tun, wovon sie glauben, dass es richtig wäre. Ich werde später noch mehr über die richtige Anwendung von Prophetie schreiben. Ich möchte ausdrücklich unterstreichen, dass ich absolut überzeugt bin, dass wir diese prophetischen Menschen brauchen. Ich glaube, dass jede Gemeinde diese prophetischen Menschen braucht, die Gott und der prophetischen Gabe nachjagen. Jeder Pastor sollte für diese Menschen beten, sie ermutigen, unterstützen und stärken. Ein Grund, warum die Gemeinde an vielen Plätzen in der Welt in keiner guten Verfassung ist, ist, weil diese wunderbaren, geistlich hungrigen Menschen nicht unterstützt und ermutigt werden. Zu oft ist das Baby mit dem Badewasser ausgeschüttet worden. Ich möchte jede prophetische Person ermutigen, sich nicht von negativen Erfahrungen und Verundungen der Vergangenheit abhalten zu lassen, den Herrn und die prophetische Gabe zu suchen. Ohne diese Menschen kann die Gemeinde nicht ihr volles Potenzial erreichen.